Wir bringen Ihnen jetzt einen Kommentar von Karl Eduard von Schnitzler. Guten Abend, meine Hörerinnen und Hörer. Eine tiefe Empörung hat unsere Werktätigen erfasst. Empörung über den Missbrauch, den man mit ihnen versucht hat. Empörung darüber, dass Provokateure versucht haben, ihre Kritik an Maßnahmen der Regierung und des Politbüros der SED umzuwandeln in Arbeitsniederlegungen und Unruhen. Empörung darüber, dass Agenten und kriminelle Elemente Mitglieder des bei Adenauer und Reuter hoch angesehenen faschistischen BDJ und der nicht minder berüchtigten Deutschen Partei versucht haben, unter Missbrauch der ehrlichen Absichten unserer Werktätigen Zwischenfälle herbeizuführen und die gerade durchgeführte Wendung zum Guten, die Atmosphäre der freimütigen Aussprache und des einigen kraftvollen Handelns zu stören. Man versteht die Tiefe der Empörung unserer Arbeiter, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in den gleichen Straßen, durch die unsere Werktätigen noch vor wenigen Wochen am 1. Mai die Fahnen ihrer Partei und ihres Staates getragen, in denen sie antifaschistische Kampflieder gesungen haben, gestern Abend und heute Vormittag faschistische Banditen das Horst-Wessel-Lied anstimmten oder in die Rufe ausbrachen: Wir wollen Hitler wiederhaben. Dagegen schützen wir unsere Betriebe, unsere Stadt, unsere deutsche Heimat. Das haben heute mehr und mehr Werktätige gedacht und laut ausgesprochen, als sie das schmutzige Spiel, das man mit ihnen zu treiben versucht hat, durchschauten. Und aus dieser tiefen Empörung heraus ist im Laufe des heutigen Tages in unseren entscheidenden Betrieben eine Selbsthilfebewegung der Belegschaften zum Leben erwacht. In den Kraftwerken Klingenberg und Rummelsburg, bei Bergmann-Borsig und in allen Reichsbahn-Ausbesserungswerken, im Elektroapparatewerk Stalin und bei der BVG, um nur einige zu nennen, haben die Werktätigen beschlossen, die Arbeit wieder aufzunehmen und es voll Wachsamkeit keinem Provokateur zu gestatten, sein schändliches Spiel fortzusetzen. Aber mehr noch, die Werktätigen dieser und anderer Betriebe, darunter auch solche, die sich gestern und heute Vormittag noch in die Unruhen haben mit hineinziehen lassen. Sie haben inzwischen eine Fülle von Bekundungen der Treue und des Vertrauens zur Regierung und zur Führung der Partei der Arbeiterklasse abgegeben. Sie haben das getan, nachdem sie Kenntnis erhalten haben von den Reden Otto Grotewohls und Walter Ulbrichts auf der gestrigen Berliner Parteiaktivtagung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Kenntnis von den Maßnahmen, die den bereits Getroffenen folgen werden und die nach den Worten Walter Ulbrichts nicht die Wendung in der Politik unserer Regierung wird die patriotische Initiative unserer Bevölkerung in unserer Republik verstärken und sie wird mit ihren Zielen soziale Gerechtigkeit, Wohlstand, Rechtssicherheit und freiheitliche Atmosphäre die Zustimmung aller Menschen finden und gemeinsam werden alle deutschen Patrioten die Einheit und den Frieden erzwingen. Guten Abend und auf Wiederhören morgen früh.